Wir beginnen mit einem Streichquartett von Christoph Wünsch. Zwischen Tag und Traum heißt es. Und es besteht aus zwei Sätzen, Allegro und Passacaglia. Wir hören das Novalis-Quartett. Thank you. Thank you. Musik für Streichquartettbesetzung von Christoph Wünsch zwischen Tag und Traum. Ein Allegro und eine Passacaglia, gespielt vom Novalis Quartett. Und wir bleiben bei der Quartettbesetzung, allerdings jetzt statt vier Streichern vier Saxophone. Das Akademiequartett, bestehend aus Günther Priesner, Andreas Bader, Peter Artmann und Gerhard Buchloh, die vier spielen Nachtgedanken von Dieter Buven. Thank you. Thank you.

Nachtgedanken, ein Werk von Dieter Buwen für Saxophonquartett. Gespielt hat das Akademiequartett. Jetzt ein Werk für Orchesterbesetzung, und zwar für Streichorchester. Die Orchestersuite Nummer 2 von Elke Tober-Vogt hören wir mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Die Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester von Elke Tober Vogt. Das waren Oliver Weder und die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. Rolf Rudin hat das nächste Stück geschrieben, ein Chorlied, der Spinnerin Nachtlied für Chor a Cappella nach einem Gedicht von Clemens Brentano. Wir hören den Musiker Viva Chor Bamberg. Die Leitung hat Fritz Braun. Thank you. der Spinnerin Nachtlied für Chor a Cappella, komponiert von Rolf Rudin, nach einem Gedicht von Clemens von Brentano. Der Musiker Viva Chor Bamberg sang unter Fritz Braun. Paysage, Landschaften, so heißt ein Zyklus des Komponisten Wilfried Jentsch. Er kombiniert darin verschiedene Soloinstrumente mit computergenerierten Klängen. In diesem Fall ist es die Bassflöte, gespielt von Karl Schicker. Die Klänge vom Zuspielband werden generiert vom Komponisten Wilfried Jentsch. Und das Ganze ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1994. Thank you. Thank you. Thank you. Bassflöte und Zuspielband, ein Werk aus der Reihe Paysage von Wilfried Jentsch, der hier auch die Elektronik bedient hat. Flötist war Karl Schicker. Jetzt hören wir ein Streichquartett, und zwar von Hans Köth. Er ist zugleich der zweite Geiger in dem Ensemble, das wir hören. Er spielt Geige neben Werner Jahns, Viola spielt Franz Seifert und am Cello hören wir Georg Labudde. Die Aufnahme ist 1980 im Studio Nürnberg entstanden. Thank you. Thank you. Ein Streichquartett von Hans Köth. Er spielte es selbst hier an der zweiten Geige mit Werner Jahns Violine, Franz Seifert Viola und Georg Labude Violoncello. 60 Jahre liegen zwischen diesen beiden Komponisten in unserem heutigen Concerto Bavarese hier in Bayern 2. Hans Köth, Jahrgang 1917, und Carola Obermüller, geboren 1977. Von ihr stammt das Schlussstück unserer heutigen Sendung, Untergegangen, der Mond, sapfische Strophen für Countertenor und Ensemble. Solist ist Kai Wessel, wir hören das Ensemble Musikfabrik, Leitung Warwick Stengards. ein Sturm. Von den Bergen herab bin ich Oh, Untergegangen, der Mond, sapfische Strophen von Carola Obermüller, gesungen von dem Countertenor Kai Wessel. Er musizierte mit dem Ensemble Musikfabrik. Die Leitung hatte Warwick Stengartz.